Lektion 13. Ein Ruderverein. An einem der vielen Seen von Mecklenburg-Vorpommern besuchen Andreas und Frau Berger einen Ruderverein. Sehen Sie, jetzt kommen Sie zurück. Ach, ich würde auch noch mal gern rudern. Sie? Rudern? Ja, früher war ich in einem Ruderverein. Das war sehr schön. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass Sie so sportlich sind. Wir rudern übern See, wir rudern übern See. Ihr kommt gerade vom Training? Ja. Wie oft trainiert ihr pro Woche? 2 bis 3 Mal. Treibt ihr auch noch anderen Sport? Aber klar, wir laufen, spielen Volleyball und Handball. Auch sonst machen wir viel zusammen. Wir machen Wanderungen, gehen ins Schwimmbad oder wir sitzen einfach gemütlich zusammen. Wir sind eben ein richtiger Verein. Das Mädchen erzählt, wie sich nach der Wende die Bedingungen des Sports geändert haben. Nehmt ihr auch an Wettbewerben teil? Das würden wir gern öfter machen. Aber das kostet viel Geld. In der DDR war das ja alles vom Staat organisiert. Und wie ist das jetzt? Jetzt müssen wir fast alles selbst bezahlen. Strom, das Bootshaus, neue Boote und auch die Wettbewerbe. Und wie macht ihr das? Wir bezahlen einen Beitrag. Einen Mitgliedsbeitrag? Ja. Und unsere Eltern geben uns Geld. Ohne sie würde das nicht funktionieren. Dieses Jahr konnten wir nur an einem Wettbewerb teilnehmen. Aber wir waren super. Und darauf sind wir stolz. Lektion 14. Wohnen im Plattenbau. Andreas ist in Rostock und beschreibt eine typische Wohnanlage, die zu DDR-Zeiten gebaut wurde. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute stehen wir an einem wirklich kalten Platz. Seien Sie froh, dass Sie zu Hause vor Ihrem Radio sitzen. Wir sind hier in einer Wohnanlage in Rostock. Sie müssen sich eine große Wohnanlage vorstellen. Wohin ich auch sehe, nichts als Häuser. Häuser. Und sie sehen alle gleich aus. Glatt, gerade und hoch. Manchmal 21 Stockwerke hoch. Die Häuser sind aus Betonplatten gebaut. Eine Platte wurde an die andere gereiht. Deshalb spricht man auch vom Plattenbau. Ja, da stehe ich nun in so einer Lücke zwischen den Häusern. Ich will warten, ob jemand vorbeikommt. Ich habe Glück. Da kommt jemand. Eine Frau, die in der Siedlung wohnt, erzählt Andreas aus ihrer Sicht über ihre Wohnsituation. Entschuldigen Sie. Haben Sie wohl einen Moment Zeit? Einen Moment schon. Was gibt es denn? Wie lange wohnen Sie hier schon? Wir sind schon 20 Jahre hier. Und fühlen Sie sich wohl hier? Früher schon. Es war immer sehr hellhörig hier, aber man war ja froh, dass man überhaupt eine Wohnung hatte. Wir waren lange in einer Altbauwohnung. Naja, mit Etagenklo und Ofenheizung. Da war es schon toll, als wir eine Neubauwohnung bekamen. Mit richtiger Heizung. Und wie ist das jetzt? Na, seit der Wende hat sich alles geändert. Die Mieten sind teurer geworden. Wir müssen 4-mal so viel bezahlen. Heizung und Strom noch extra. Und dann, sehen Sie den Müll da? Früher gab es hier einen Hausmeister, der hat hier gewohnt und sich um alles gekümmert. Nein, jetzt ist es nicht mehr schön hier. Ich möchte weg, aber wohin? Lektion 15. Sachsen, Musik und Industrie. Andreas geht in Leipzig, der traditionellen Musikstadt, den Musikspuren von Johann Sebastian Bach nach. Musik. Musik von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach war ein großer Musiker. Ich bin heute in der Thomaskirche in Leipzig. Hier leitete Johann Sebastian Bach den Kirchenchor von 1723 bis zu seinem Tod, 27 Jahre. Und auch heute noch erinnert hier vieles an Johann Sebastian Bach. In der Thomaskirche kann man jede Woche Musik von ihm hören. Und man kann sein Grab ansehen oder draußen vor der Kirche ein großes Johann Sebastian Bach-Denkmal. Musik hatte eine große Tradition in der Bach-Familie und Johann Sebastian Bach setzte sie fort. Er hatte viele Kinder, 11 Söhne und 9 Töchter. Einige Söhne wurden auch bekannte Komponisten. Und um die vielen Musiker aus der Bach-Familie zu unterscheiden, nennt man sie immer mit ihrem Vornamen. Andreas berichtet über Chemnitz, die Industriemetropole von Sachsen. Ich bin in Chemnitz, der Industriemetropole von Sachsen. Hier werden Maschinen gebaut, alle möglichen Maschinen. Für die Landwirtschaft, Lokomotiven und Waggons für die Eisenbahn, sogar Fahrräder werden gebaut. Auch Chemieindustrie gibt es hier. Das sind wichtige Arbeitsplätze, aber die Luft ist schlecht. Man riecht die Industrieabgase. Ich fahre weiter, in ein kleines Städtchen. Andreas fährt in die kleine Stadt Freiberg, wo schon im 12. Jahrhundert Silber abgebaut wurde. Silber wurde hier schon im 12. Jahrhundert gefunden und machte Freiberg und Sachsen sehr reich. So reich, dass man in Freiberg einen Dom baute. Und im Dom von Freiberg steht eine sehr berühmte Orgel. Die Stadt war reich, die Arbeiter nicht. Der Abbau von Silber war eine sehr harte Arbeit und wurde schlecht bezahlt. Viele Bergarbeiter mussten sich eine zweite Arbeit suchen. Lektion 16. Umweltprobleme. Dr. Thürmann ist in seine Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt und beschäftigt sich mit alternativer Medizin. Andreas und Ex besuchen ihn zu Hause. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag, Herr Dr. Thürmann. Ach, wer hätte das gedacht? Was? Hallo, Ex. Du bist auch hier? Sowieso. Tja, wer hätte gedacht, dass wir uns einmal hier treffen? Hier in Leipzig, meiner Heimatstadt. Ich freue mich sehr darüber. Wie geht es Ihnen denn? Danke, gut. Sie erinnern sich sicher, dass ich meine Praxis in Berlin aufgegeben habe? Ja, das haben Sie mir erzählt. Und was machen Sie jetzt? Wahrscheinlich will er mich immer noch sichtbar machen. Vielleicht, Ex, wer weiß. Nein, im Ernst, ich schreibe jetzt Artikel über alternative Medizin. Andreas hat ein wenig über alternative Medizin recherchiert und Dr. Thürmann ein paar Zeitschriften mitgebracht. Sie haben mich ja damals gefragt, ob ich über alternative Medizin recherchieren könnte. Ich habe mich ein bisschen informiert. Wir haben sogar mit einer Kräuterhexe darüber gesprochen. Wirklich? Naja, sehen Sie, ich habe Ihnen ein paar Zeitschriften mitgebracht. Gesundheit durch Kräuter. Pillenkräutertherapien. Deutschland im Umwelttest. Genau das habe ich gesucht. Etwas über die Umwelt. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier riecht es ja überall nach Industrieabgasen, nach Schwefel. Pfui, Teufel. Hier im Osten gibt es wirklich starke Umweltprobleme. Die Luft ist verschmutzt, der Boden, das Wasser. Da muss noch viel getan werden. Da muss ich Ihnen noch etwas erzählen. Darüber habe ich interessante Interviews gemacht. Lektion 17. Ein Spaziergang durch Leipzig. Dr. Thürmann zeigt Andreas seine Heimatstadt Leipzig. Zuerst gehen sie in die Nikolaikirche. Gibt es die Friedensgebete eigentlich noch? Kannst du nicht lesen? Da steht es doch. Jeden Montag, 17 Uhr, Friedensgebet. Ja, diese Tradition gibt es immer noch, obwohl zurzeit weniger Menschen kommen. Und diese Tradition gibt es nicht erst seit 1989. Es gibt sie schon viel länger. Die Menschen haben sich ja auch schon zu DDR-Zeiten hier getroffen. Ja, seit 1981. Sie trafen sich, um zu beten und zu diskutieren. Und 1989 wurden diese Treffen dann politischer. Die Leute gingen auf die Straße, um für mehr Rechte zu demonstrieren. Aber das ist ja bekannt. Sie reden über die Universität, die die anderen Gebäude in der Innenstadt überragt. Das Gebäude soll wie ein aufgeschlagenes Buch wirken. Was ist das für ein riesiges Haus? Das ist die Universität. Höher konnte man sie wohl nicht mehr bauen. Das ist unser Weisheitszahn. Sehen Sie mal genau hin. Das Gebäude soll wie ein Buch wirken. Also, das kann ich nicht erkennen. Ich auch nicht. Ja, dazu braucht man schon viel Fantasie. Schön ist das Gebäude wirklich nicht. Aber wo überragt die Universität alle anderen Gebäude? Das gefällt mir. Die drei gehen in das Lokal Auerbachs Keller. Es ist berühmt, weil eine Szene aus dem Faust von Goethe dort spielt. Einige Menschen singen laut. Uns ist ganz kannibalisch wohl, uns ist ganz kannibalisch wohl, uns ist ganz kannibalisch wohl, uns ist ganz kannibalisch wohl, als wie 500 Säulen. Oh nein, muss das sein? Können die nicht leiser singen? Lektion 18. Porzellan, das weiße Gold. Beim Besuch der Porzellanmanufaktur in Meißen erzählt Frau Berger die Geschichte der Erfindung des Porzellans. Der Alchemist Friedrich Böttger behauptete, er könne Gold herstellen. Kennen Sie die Geschichte, wie hier in Meißen das Porzellan erfunden wurde? Nein, aber sie interessiert mich. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, ist wahr. Also, vor fast 300 Jahren lebte hier ein Mann, der Friedrich Böttger hieß. Er hatte ein Hobby, das damals viele Menschen hatten. Er beschäftigte sich mit Alchemie. Und die Alchemisten hatten vor allem ein Ziel. Sie wollten Gold herstellen. Genau. Aber Friedrich Böttger behauptete, er könne das. Er behauptete, und zwar laut, er könne Gold herstellen. Und das war sein Unglück. Wieso sein Unglück? Weil nun der König von Preußen, der davon hörte, unbedingt dieses Gold haben wollte. Böttger wurde gefangen genommen und fand zwar kein reines Gold, aber das Rezept zur Herstellung von Porzellan. Böttger bekam Angst. Er wurde verfolgt und floh nach Sachsen, um sich zu schützen. Pech. Was passierte ihm da? Der Kurfürst von Sachsen sperrte ihn in seiner Burg ein. Dort sollte Böttger Gold herstellen. Das war unmöglich. Und da sollte er wenigstens das weiße Gold finden. So nannte man damals das Porzellan. Der Kurfürst von Sachsen, der das Geschirr aus China bewunderte, wollte unbedingt wissen, wie dieses Geschirr hergestellt wurde. Ein ganzes Jahr lang war Böttger gefangen. Dann entdeckte er das Geheimnis. Im Januar 1710 meldete der Kurfürst von Sachsen für ganz Europa ein Patent an. Das Patent für die Porzellanmanufaktur. Glück im Unglück. Lektion 19. Sachsen-Anhalt. Natur, Industrie, Religion. Andreas wandert auf den Brocken, den höchsten Berg im Harz, den man von 1952 bis 1989 nicht besteigen konnte, weil er Sperrgebiet der DDR war. Wie man weiß, wandern die Deutschen gern. Ich übrigens auch. Deshalb bin ich in den Harz gefahren, um endlich auf den Brocken zu steigen. Hier, mitten im Harz, war nämlich die deutsch-deutsche Grenze. Von 1952 bis Ende 1989 konnte man nicht auf den Brocken gehen. Alles gesperrt. Aber diese Zeit ist ja vorbei. Andreas fährt in das Chemiezentrum um Bitterfeld. Hier gab es schon immer viele Bodenschätze. Nun fahre ich von Halle nach Bitterfeld. Der Boden hier ist sehr reich. Schon im Mittelalter wurde in Halle Salz abgebaut. Später kam der Abbau von Braunkohle dazu. Und heute? Obwohl ich die Fenster geschlossen habe, stinkt es. Noch 15 Kilometer bis Bitterfeld, aber man riecht schon die Chemieabgase. In und um Bitterfeld war das Chemiezentrum von Ostdeutschland. Plastik, Düngemittel, Kautschuk und anderes wurden hier hergestellt. 300.000 Menschen haben zu DDR-Zeiten hier gearbeitet. 1992 waren es nur noch 80.000. Aber die Chemieindustrie soll hier bleiben. Die Abfälle der Chemieindustrie haben die Umwelt vergiftet. Die Luft hier ist schlecht. Aber nicht nur die Luft, auch der Boden ist vergiftet. Vergiftet von den Abfällen. Die ließ man einfach liegen. Obst und Gemüse zum Beispiel, das hier angebaut wurde, war vergiftet. Die Menschen konnten es nicht mehr essen. Auch die Flüsse und Seen sind vergiftet. Und die Menschen wurden krank. In den letzten Jahren wurde die Luft wieder besser. Das Wasser ist schon klarer. Aber es wird noch lange dauern, bis man hier wieder gesund leben kann. 1983 wurde in Wittenberg zum 500. Geburtstag von Martin Luther ein Schwert geschmolzen. Eine symbolische Friedensaktion. Ein Reporter berichtet. Wir feiern heute den 500. Geburtstag von Martin Luther. 3000 junge Leute sind hier vor der Lutherkirche. In der Mitte ist ein Feuer aus Kohle. Ein Schmied aus Wittenberg geht in die Mitte zu dem Feuer. Er hat ein Schwert in der Hand. Er hält es hoch. Jetzt legt er es ins Feuer. Das Schwert glüht. Der Schmied schlägt auf das Eisen ein. Jeder braucht sein Brot, seinen Wein. Frieden ohne Krieg soll sein. Flugscharen werden aus Schwertern. Lektion 20. Der Brocken ist ein Deutscher. Frau Berger und Andreas wollen gemeinsam auf den Brocken fahren. Der Brocken ist ein bekannter Berg. Heinrich Heine hat den Charakter der Deutschen mit dem Brocken verglichen. Ex, weißt du, was ein harter Brocken ist? Nein. Das ist eine komplizierte Aufgabe. Der Brocken ist ein harter Brocken. Zu Fuß gehe ich da nicht hinauf. Warum nicht? Kennen Sie den Faust von Goethe nicht? Schon Mephisto wollte nicht zu Fuß auf den Brocken. Er wollte wie die Hexen einen Besen, um auf den Brocken zu kommen. Und wissen Sie, was Heine gesagt hat? Ja, der Brocken ist ein Deutscher. Mhm. Was meinte er damit? Er meinte, der Brocken ist so gründlich wie die Deutschen, so tolerant, aber auch so romantisch verrückt wie die Deutschen. Und da ich nicht verrückt bin, fahre ich jetzt mit der Brockenbahn. Kommen Sie mit? Na klar, ich war ja schon mal zu Fuß oben. Eine kleine Bahn, die Brockenbahn, fährt zum Brocken hinauf. Dort kann man den Hexenplatz besichtigen, auf dem in der Walpurgisnacht, der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, die Hexen tanzen. Alles einsteigen! Einsteigen bitte, wir fahren ab. Auf die Berge will ich steigen, sagte schon Heinrich Heine. Sie haben es besser als Heine. Sie müssen nicht zu Fuß gehen. Mit unserer Bahn ist es ja auch bequemer als zu Fuß. Und nun kommt der Hexenplatz. Sie wissen ja, am 1. Mai treffen sich hier die Hexen und tanzen. Das war schon bei Goethe so und das ist auch heute noch so. Hören Sie einen kleinen Ausschnitt aus Goethes Faust, eine Szene aus der Walpurgisnacht. Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quirlt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement. Na, Ex, Hex, möchtest du nicht mittanzen? Heute ist doch nicht der 1. Mai. Lektion 21. Kohle, das schwarze Gold. Andreas ist in einem Gebiet, das durch den Braunkohleabbau zerstört ist. Waren Sie schon einmal auf dem Mond? Nein? Ich auch nicht. Aber so wie die Landschaft hier, muss es auf dem Mond sein. Kilometerweit kein Baum, kein Haus, nichts. Nur Mondlandschaften. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, würde ich es nicht glauben. Wo ich bin? Ich bin in einem Gebiet, wo seit über 100 Jahren Braunkohle abgebaut wird. Ohne Rücksicht auf die Menschen und die Natur. Andreas spricht mit einer alten Frau. Sie lebt in einem Dorf, in dem fast alle Menschen mit dem Abbau der Braunkohle ihr Geld verdient haben. Das Dorf ist leer. Es wohnen nur noch wenige Menschen hier. Aber Sie wollen bleiben? Ja, ich bin eine alte Frau. Ich war immer hier. Ich will hier bleiben. Sie haben also immer hier gelebt? Gelebt und gearbeitet. Mein Vater war bei der Miebrach. Mein Mann war da. Meine Söhne waren da. Und ich auch. Was haben Sie gemacht? Alles. Wie die Männer. Wenn Sie im Westen gewusst hätten, wie wir hier gearbeitet haben. Auch wir Frauen. Aber wir waren stolz auf unser Werk. Auf unsere Arbeit. Man nennt die Kohle ja auch das schwarze Gold. Aber es hat die Natur zerstört. Es hat ihre Gesundheit zerstört. Da haben Sie recht. Aber Sie sagen das so leicht. Was sollten wir machen? So haben wir unser Geld verdient. Es gab ja nichts anderes. Das Dorf ist in Gefahr, vom Braunkohleabbau zerstört zu werden. Die Braunkohle hat die Dörfer aufgefressen. Eins nach dem anderen. Und jetzt sind wir dran. Meine Söhne sind schon weg. Ach, wenn mein Mann noch leben würde. Er würde auch hier bleiben. Ich bin eine alte Frau. Ich bleibe hier, bis ich sterbe. Lektion 22. Thüringen, das grüne Herz. Andreas ist im Süden von Thüringen, im Thüringer Wald, auf einem bekannten Wanderweg. Ich bin hier mitten im Thüringer Wald, im grünen Herzen von Deutschland, auf einem bekannten Wanderweg. 168 Kilometer ist der lang. Hier wandern sehr viele Menschen. Und wenn Sie Hunger haben, können Sie sich an einer Bude eine echte Thüringer Bratwurst kaufen. Auf diesem Wanderweg hinterließ Goethe ein bekanntes Gedicht. Früher war es hier viel ruhiger. So ruhig, dass Goethe sogar an die letzte Ruhe dachte. An den Tod. Hören Sie das Gedicht, das Goethe hier auf dem Wanderweg 1780 aufschrieb. Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Andreas berichtet über die Vorteile der Zersplitterung des Landes Thüringen. Thüringen ist ein kleines Land. In seiner Geschichte war es immer ein zersplittertes Land. Das hatte einen großen Vorteil. Die vielen kleinen Länder hatten zu wenige Menschen, um Krieg zu führen. Und weil die Landesfürsten keinen Krieg führen konnten, machten sie etwas sehr Sinnvolles. Sie förderten die Kultur. Sie sammelten Bilder und Bücher, holten Musiker ins Land, bauten Theater. Im 18. Jahrhundert lebten in den beiden Städten Jena und Weimar viele berühmte Maler, Musiker und Dichter, wie zum Beispiel Schiller und Goethe. Andreas besichtigt ein Glasmuseum. Ich bin in einem Museum für Glaskunst und ich fühle mich ganz seltsam. Wissen Sie, was man alles aus Glas herstellen kann? Natürlich Flaschen, Gläser, Schmuck, aber eben auch Augen. Glas wird hier seit über 450 Jahren hergestellt. Zuerst Flaschen, dann Schmuck und Augen für Puppen. Aber auch künstliche Augen aus Glas für Menschen. Vor 100 Jahren wurde bis spät in die Nacht gearbeitet. 15 Stunden pro Tag, auch sonntags. Heute ist die Arbeit leichter. Das schöne Land Thüringen hat auch eine Schattenseite. Aber auch über dem schönen Land Thüringen liegt ein Schatten. Seit 1946 wurde das gefährliche Uran abgebaut. Es wurde in großen Mengen abgebaut, im Osten von Thüringen, an der Grenze zu Sachsen. Zwar wird dort seit 1990 kein Uran mehr abgebaut, aber die radioaktiven Abfälle sind noch immer dort und noch immer gefährden sie die Menschen und die Umwelt. Lektion 23. Der Mythos von Barbarossa. Andreas schlägt Ex vor, die Barbarossa-Höhle zu besuchen. Komm, Ex, wir gehen zur Barbarossa-Höhle. Oh ja, toll, eine Höhle. Die Heinzelmännchen leben auch in einer Höhle. Aber Barbarossa lebt nicht mehr. Der ist schon über 800 Jahre tot. Die Heinzelmännchen aber nicht. Warum heißt der Barbarossa? Der heißt nicht wirklich so. Das war der Kaiser Friedrich I., den die Italiener Barbarossa genannt haben. Und was bedeutet Barbarossa? Roter Bart. Barbarossa hatte nämlich einen roten Bart. Und die Deutschen? Der rote Bart war ihnen egal. Sie haben ihren Kaiser sehr geliebt. Manche wollten sogar nicht an seinen Tod glauben. Sie glaubten, dass er noch lebt. Und die Leute, die das glaubten, sagten, dass er nur schläft. Da unten in seiner Höhle. Sie glaubten, dass er irgendwann wiederkommen würde. Wann denn? Andreas erzählt die Sage von Barbarossa. Kaiser Barbarossa starb sehr plötzlich. Aber niemand wollte glauben, dass er wirklich tot war. Und so entstand ein Mythos, an den manche heute noch glauben. Tief unten in der Barbarossa-Höhle schläft der Kaiser noch immer. Sein roter Bart ist schon zweimal um den Tisch aus Stein gewachsen. Draußen fliegen Raben um den Berg. Alle 100 Jahre einmal schickt der Kaiser einen Zwerg aus seiner Höhle. Er soll nachsehen, ob die Raben immer noch um den Berg fliegen. Und wenn der Zwerg zurückkehrt und sagt, dass die Raben immer noch um den Berg fliegen, so schläft der Kaiser weitere 100 Jahre. Aber eines Tages wird Barbarossa, auf den man schon so lange gewartet hat, zurückkommen. Und alles wird wieder so sein wie früher. Lektion 24. Luther auf der Wartburg. Martin Luther, ein Kirchenreformator, der im 16. Jahrhundert verfolgt wurde, fand Schutz auf der Wartburg in Thüringen. Andreas stellt sich die Situation vor. Es ist das Jahr 1521. Martin Luther, nachdem Papst und Kaiser suchen, muss fliehen. Mitten auf der Fahrt durch den Thüringer Wald wird plötzlich seine Kutsche überfallen. Halt! Stopp! Überfall! Aussteigen! Rufen drei Männer. Hilfe! Was wollt ihr von mir? Ich habe kein Geld! Ruft Martin Luther. Mitkommen! Oder du bist ein toter Mann! Rufen die Männer und holen Luther aus der Kutsche. Wohin bringt ihr mich? Will Luther wissen. Und er erfährt, uns schickt ein Freund von dir. Wir bringen dich auf die Wartburg. Dort bist du in Sicherheit. Ab jetzt bist du ein einfacher Mann. Du heißt nicht mehr Martin, sondern Jörg. Also, Junker Jörg, komm. So kam Luther auf die Wartburg, auf der er sich ein Jahr versteckte. Bei einer Führung durch die Wartburg wird die Geschichte eines besonderen Tintenflecks erzählt. Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete. Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue Testament. Er hat dazu nur ein Jahr gebraucht. Nur ein Jahr. Natürlich hatte er auch Probleme. Nein, nicht bei der Übersetzung, sondern mit dem Teufel. Der Teufel, dem diese Arbeit gar nicht gefiel, ärgerte Luther. Und um den Teufel zu vertreiben, hat Luther sein Tintenfass genommen und nach dem Teufel geworfen. Das Tintenfass traf leider nicht den Teufel, es traf die Wand. Hier, sehen Sie, da ist der Fleck immer noch. Immer noch der alte Fleck? Psst, Ex. Nein, natürlich nicht. Der Fleck wurde für die Touristen extra nachgemalt. Lektion 25. Die blaue Blume. Die blaue Blume spielt in einem Roman von Novalis, einem Dichter aus der Zeit der Romantik, eine wichtige Rolle, als Symbol der Suche nach sich selbst. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Lust, mit uns heute eine blaue Blume zu suchen? Gemeint ist eine bestimmte blaue Blume, also die blaue Blume. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Sie spielt eine wichtige Rolle in einem Roman aus der Romantik. Heinrich von Ofterdingen heißt dieser Roman von Novalis, einem romantischen Dichter. Novalis lässt seine Hauptperson träumen. Heinrich träumt von der blauen Blume. Und seit diesem Traum beginnt er, die blaue Blume zu suchen. Dr. Thürmann sieht einen Zusammenhang zwischen Novalis Beschäftigung mit dem Bergbau und der blauen Blume. Seit dem Traum versuchte Heinrich, die blaue Blume zu finden. Er suchte sie überall. Er machte weite Reisen. Er stieg sogar tief in einen Berg hinab. Und genau das hat mich interessiert, der Berg. Wieso? Novalis studierte doch Bergbau, also kannte er die Berge und ihr Inneres. Nun bitte ich Sie, genau zuzuhören. Eine bestimmte Stelle im Berg, wo es Erz gibt, nennt man Eiserner Hut. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Nein. Denken Sie an den Namen von einer Blume. Eisenhut. Genau, Eisenhut. Eine blaue Blume, eine Blume mit blauen Blüten. Woher kennst du sie, Ex? Lektion 26. Ein Zauberwort. Dr. Thürmann überlegt, ob er mit Hilfe des Eisenhuts, einer giftigen Pflanze, Ex sichtbar machen kann. Wissen Sie, dass der Eisenhut eine sehr giftige Pflanze ist? Aus dem Eisenhut kann man ein tödliches Gift herstellen. Und wenn man das Gift verdünnt, kann es vielleicht auch jemanden lebendig machen. Dann kann es vielleicht auch jemanden sichtbar machen. Er will mich sichtbar machen. Das habe ich doch schon immer gewusst. Aber ich will nicht. Nein, niemals. Es ist doch keine Krankheit, unsichtbar zu sein. Schon gut, Ex. Wir machen doch keine Experimente. Nein, auf keinen Fall. Keine Experimente mit meiner Ex. Frau Berger möchte wissen, warum Ex zu Andreas gekommen ist. Ex? Mich interessiert, warum du zu Andreas gekommen bist. Weil er das Zauberwort gesagt hat. Wie bitte? Ich habe ein Zauberwort gesagt? Woher weißt du das, Ex? Von den Heinzelmännchen. Du hast sie also doch getroffen? Ja, eins. Und wie heißt das Zauberwort? Das weiß ich doch nicht. Das Zauberwort, das Andreas unwissend gesagt hat, lautet: Sowieso. Sowieso. Sowieso. Sowieso. Sowieso. Deutsch, warum nicht? Ein Radiosprachkurs von Herat Mese. Serie 4. Lektion 1. Das ist eine brillante Idee. Im Studio der Deutschen Welle sitzen die Sprecher und Sprecherinnen und der Regisseur des Radiosprachkurses. Sie lesen einige Hörerbriefe, die die Deutsche Welle als Reaktion auf die Serien 1 bis 3 des Radiosprachkurses erhalten hat. Gibt es schon Reaktionen auf den Sprachkurs? Ja, wir haben viele Hörerbriefe bekommen. Und was steht in den Briefen? Die kann ich doch nicht alle vorlesen. Das dauert viel zu lange. Nicht alle, aber einige. Bitte. Ja. Das interessiert mich auch. Na gut. Aber bitte, machen Sie es kurz. Hier habe ich einen Brief von Herrn Card aus Amerika. Moment. Mir gefallen die Abenteuer von Andreas. Als Portier im Hotel Europa. Mir auch. Ex interessiert nur, was über Sie geschrieben wurde. Und hier ist ein Brief von Angela aus Kolumbien. Sie schreibt: Ich bin so glücklich, weil ich die Grammatik studiert habe. Jetzt verstehe ich den Akkusativ. Der war immer... Grammatik, Grammatik, Akkusativ. Das ist ja langweilig. Schreiben die Hörer denn nichts über mich? Wie finden die Hörer mich? Das will ich wissen. Kein Problem, Ex. Hier ist ein Brief aus England. Da steht etwas über dich. The introduction of X is a brilliant idea. Das verstehe ich doch nicht. Was heißt das denn auf Deutsch? Du bist eine brillante Idee. Idee? Wieso bin ich eine Idee? Ich bin ich. Da manche Hörer geschrieben haben, dass sie die Stimme von X nicht so gut verstehen können, überlegt das Team, wie die Stimme von X verändert werden könnte. Das hier ist noch ganz wichtig. Manche Hörer schreiben, dass sie Ex nicht so gut verstehen. Wir können ihr ja eine andere Stimme geben. Probieren wir es doch mal. Ex, sprich mal etwas. Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch verlassen und... Okay, stopp. Und noch einmal bitte. Bei dem Zauberwort sollte ich das Buch verlassen und... Ja, kann ihre Stimme nicht ganz normal bleiben? Nein, Ex ist ja eine besondere Person, ein weiblicher Kobold. Da braucht sie auch eine besondere Stimme. Das finde ich auch. Aber das ist ein technisches Problem. Das lösen wir später. Lektion 2. Was möchten Sie machen? Frau Berger hat Andreas und Hanna zu einem Gespräch ins Hotel Europa gebeten. Sie hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Sag mal, weißt du, warum Frau Berger uns sprechen will? Nein, keine Ahnung. Aber ich weiß, warum ich sie sprechen will. Ich auch. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wieso alle? Mich hat sie nicht gefragt, ob ich komme. Ex, ich habe gehört, was du gesagt hast. Entschuldige, du bist natürlich auch willkommen. Also... Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Jetzt wird es interessant. Ich auch, Frau Berger. Ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Gleich, Hanna, gleich. Aber es ist sehr wichtig. Ich werde nämlich heiraten und da möchte ich nicht mehr arbeiten. Ja, das ist wirklich eine Überraschung. Ich kann auch nicht mehr hier arbeiten. Ich bin doch mit meinem Studium fertig und habe gleich einen super Auftrag bekommen. Was für einen denn? Ich soll Reportagen über die östlichen Bundesländer schreiben. Interessant. Genau dahin will ich gehen. Wie was? Bitte? Frau Berger will Aachen verlassen und in den östlichen Bundesländern ein neues Hotel aufmachen. Sie weiß aber noch nicht wo. Frau Berger, jetzt sind Sie aber endlich dran. Mich interessiert, was Sie machen möchten. Ganz einfach. Ich bin jetzt so lange in Aachen. Ich kenne die Stadt und die Menschen. Jetzt möchte ich ein neues Hotel aufmachen. Und wo? Irgendwo in den östlichen Bundesländern. Vielleicht auf Rügen oder in Leipzig oder... In Leipzig? In der Heimatstadt von Dr. Thürmann? Ich weiß noch nicht, ob ich wieder in eine Stadt möchte. Ich brauche einfach noch Zeit. Ich will in Ruhe suchen. Und dabei haben Sie einen Reisebegleiter. Sie reisen und suchen ein neues Hotel. Ich reise und schreibe Reportagen. Und ich? Nimmst du mich mit? Sowieso. Lektion 3. Brandenburg. Wasser, Sand und Kartoffeln. Andreas hat eine Reportage über das Bundesland Brandenburg gemacht. Vermutlich kennen Sie es, das Brandenburger Tor mitten in Berlin. Und Berlin liegt mitten in dem Land Brandenburg. Dieses Land möchten wir Ihnen heute vorstellen. Reisen Sie mit uns durch Brandenburg. Brandenburg wird davon profitieren, dass Berlin in seiner Mitte liegt. Berlin ist ja die neue Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Es ist klar, dass Brandenburg von Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, profitiert. Berlin wird politisch und ökonomisch wieder wichtig sein. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Im 18. Jahrhundert ließ sich König Friedrich der Große in Potsdam ein Schloss erbauen und umgab sich dort mit Künstlern und Philosophen. Wir sind jetzt in Potsdam, der Hauptstadt von Brandenburg. Hier gibt es ein wunderschönes Schloss. Sanssouci heißt es. Das ist französisch und bedeutet sorgenfrei. Das Schloss ist aus dem 18. Jahrhundert, der Zeit von König Friedrich dem Großen. Er liebte die Künste, die Philosophie, die französische Literatur, die Musik. Er schrieb fast nur französisch, lud Voltaire auf sein Schloss ein. Er spielte Flöte und komponierte selbst, kurz, ein Traumleben. 200 Jahre später gab es eine andere Traumwelt, das Kino. In der Nähe von Potsdam, in Babelsberg, gab es große Filmstudios. Hier produzierte man viele berühmte Filme. Brandenburg war schon immer von der Landwirtschaft geprägt. Zu DDR-Zeiten wurde das Land von den Bauern gemeinsam bewirtschaftet. Nach der Wende 1989 wurde das Land wieder privatisiert. Äpfel, wunderschöne Äpfel aus dem Havelland. Möchten Sie nicht ein paar Äpfel? Ja, gern. Stimmt. Die schmecken gut. Schön ist es hier. Richtig idyllisch. Aber die Situation ist gar nicht idyllisch. Wieso? Viele Menschen in Brandenburg lebten schon immer von der Landwirtschaft. Zu DDR-Zeiten versorgte uns der Staat. Die Felder gehörten zwar dem Staat, es gab keinen Privatbesitz. Aber wir Bauern konnten von unserer Arbeit leben. Seit 1990 ist das Land wieder in Privatbesitz. Und die Konkurrenz ist hart. König Friedrich der Große hatte den Anbau der damals in Europa noch unbekannten Kartoffel initiiert. Und schon sind wir an der Oder. Da passierte vor über 250 Jahren Folgendes. Der König Friedrich der Große befahl damals den Bauern, dass sie Kartoffeln anbauen sollten. Das musste er befehlen, weil damals niemand die Kartoffel kannte. Aber bevor es soweit war, musste man das Land trockenlegen. Das dauerte 6 Jahre. Im Osten Brandenburgs wurde in den 50er Jahren eine Industriestadt gebaut. Eine Musterstadt der DDR. Eisenhüttenstadt. Wir haben den Norden von Brandenburg, die Bauern, das Wasser und die Kartoffeln verlassen und sind im Osten angekommen. Wie fast überall in Brandenburg ist der Boden sehr sandig. Eisenhüttenstadt ist eine Industriestadt, auf Sand gebaut. Brandenburg sollte nicht nur von der Landwirtschaft leben, sondern auch Industrie bekommen. Und so baute man in den 50er Jahren eine neue Stadt. Stahlfabriken und Wohnungen. 12.000 Menschen arbeiteten hier. 50.000 lebten hier. Bis 1990. Heute hat diese Industrie kaum eine Zukunftschance. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr. Lektion 4. Herr von Ribbeck auf Ribbeck. Andreas erzählt den Inhalt des Gedichtes Herr von Ribbeck des brandenburgischen Schriftstellers Theodor Fontane. Ein Großgrundbesitzer aus dem 19. Jahrhundert schenkte den Kindern seines Dorfes im Herbst immer Birnen aus seinem Garten. Und die Menschen in Brandenburg, wie sind die? Du hast ja gehört, dass es in Brandenburg schon immer viele Bauern gab. Und die liebten ihr Land und die Menschen. Und von einem Menschen gibt es eine berühmte Geschichte. Eine Koboldgeschichte? Aber nein, Ex. Es ist die Geschichte von einem Mann. Der liebte die armen Kinder besonders. Jedes Jahr, im Herbst, schenkte er ihnen die Birnen von seinem Birnbaum. Wenn er ein Mädchen sah, sagte er, »Le Dirn, kuman röver, ich hab ne Birn.« Wenn er einen Jungen sah, fragte er, »Junge, bist du ne Bär?« Das machte er Jahr für Jahr. Eines Tages spürte der alte Mann, dass er bald sterben wird. Er dachte an die Kinder. Wer sollte ihnen Birnen schenken, wenn er tot war? Wieso? Hatte er denn keine Kinder? Doch, Ex. Er hatte einen Sohn, aber der war sehr geizig. Da hatte der alte Mann eine Idee. Der alte Mann ließ sich eine Birne in sein Grab legen. Und nach einigen Jahren wuchs über dem Grab ein neuer Birnbaum. Kurz vor seinem Tod sagte der alte Mann, »Wenn ich sterbe, legt mir eine Birne in mein Grab.« Gesagt, getan. Der alte Mann starb und die Kinder waren sehr traurig. Niemand schenkte ihnen mehr eine Birne. Plötzlich, nach 3 Jahren, sah man einen kleinen Zweig über dem Grab. Und nach vielen, vielen Jahren wuchs ein wunderschöner großer Birnbaum über dem Grab. Wenn ein Junge vorbeikommt, so flüstert der Birnbaum, »Junge, bist du ein Bär?« Wenn ein Mädchen vorbeikommt, so flüstert der Baum, »Le Dirn, kuman röver. Ist das wahr? Das ist ein Gedicht, Ex. Und eine wahre Geschichte. Das Gedicht von Fontane wurde 1889 geschrieben. Es lautet im Originaltext: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, ins Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. und kam in Pantinen ein Junge daher. So rief er, Junge, wisst ihr nicht wer? Und kam ein Mädel, so rief er, Det dirn, komm an rüber, ich hab ne Bären. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebek, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Rebek sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer. Wer ist tot nu? Wer gibt uns nur ne Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Rebek schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Junge beim Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, le dern, komm an Rava, ich geb dir ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebek auf Rebek im Havelland. Lektion 5. Das Gedicht wurde verboten. Andreas und Ex sind in Rebek, wo die Familie der von Rebeks gelebt hat. Dort wollen sie den Birnbaum sehen, der in Fontanes Gedicht beschrieben ist. Sie treffen einen Mann aus dem Dorf, der ihnen viel zur Geschichte des Birnbaums erzählt. Hier, neben der Kirche, stand der alte Birnbaum. Stand? Und wo ist der jetzt? Den gibt es nicht mehr. Vor über 80 Jahren wurde er von einem Sturm zerstört. Der Sohn vom alten Rebek ließ um den Stamm einen Ring aus Eisen legen und stellte ihn in seinem Schloss auf. Da stand er und wurde als Riesenaschenbecher benutzt. Den können Sie heute noch sehen. Im Restaurant zum Birnbaum. Und was ist das hier für ein Baum? Den haben wir gepflanzt. Nachts und heimlich. Wie die Heinzelmännchen? Wie bitte? Heinzelmännchen? Nein, wir. Ein paar Leute aus dem Dorf. Und warum heimlich? Dann erzählt der Mann, dass zu DDR-Zeiten das Gedicht von Fontane verboten war. Beim Aufbau des Sozialismus störte die Erinnerung an Großgrundbesitzer. Na, hören Sie mal. Im Sozialismus brauchte man keine Junker mehr. Sie wissen doch, Junkerland in Bauernhand. Das Land wurde enteignet und den Bauern gegeben. Nichts sollte mehr an die alten Zeiten erinnern. Nichts sollte mehr an den alten Rebek erinnern. Kein Baum. Und kein Gedicht. Der zweite Baum wurde einfach gefällt von russischen Soldaten. Und das Gedicht von Fontane wurde verboten. 20 Jahre lang stand hier kein Baum mehr. Und dann haben wir einen gepflanzt. Genau hier, an der richtigen Stelle neben der Kirche. Wieso? Gibt es auch eine falsche Stelle? Na, aber sicher. 1990, nach der Wende, kamen sie plötzlich, die Politiker aus dem Westen, pflanzten einen Birnbaum und erinnerten an den alten Rebek. Aber an der falschen Stelle. Dann gibt es jetzt also 2 Bäume? Lektion 6. Nach der Wende. Andreas hat Interviews mit einigen Menschen aus dem Bundesland Brandenburg gemacht. Er hat sie gefragt, was für sie die Wende bedeutet hat. Das erste Interview gibt ein Jugendlicher, der eine Maurerlehre macht. Was hat die Wende für dich bedeutet? Das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Viele von meinen Freunden sind in den Westen gegangen. Und obwohl manche wieder zurückgekommen sind, ist es hier ein bisschen leer. Ich selbst bleibe erstmal hier. Ich mache meine Maurerlehre zu Ende. In einem Jahr bin ich fertig. Dann sehen wir mal weiter. Das zweite Interview gibt ein Jugendlicher, der die neue Reisefreiheit sehr genießt. Das war einfach ganz toll. Endlich kann ich überall hinreisen. Mich haben andere Länder schon immer interessiert. Ich war schon in Italien und in Spanien. Obwohl ich wenig Geld habe, will ich unbedingt nach Griechenland fahren. Das dritte Interview gibt eine Jugendliche, die ihre Schneiderinnenlehre aufgegeben hat. Als die Wende kam, war ich in einer Schneiderinnenlehre. Das war in der DDR ein Beruf mit Zukunft. Und dann kam die fertige Kleidung aus dem Westen und aus Hongkong und so. Billige Konfektionsware. Wie sollte ich da konkurrieren? Da bin ich wieder in die Schule zurückgegangen. Jetzt mache ich mein Abi. Das vierte Interview gibt ein Ingenieur, der sich nach der Wende selbstständig gemacht hat. Er ist 40 Jahre alt. Mit der Wende kam auch meine Wende. Eigentlich bin ich Ingenieur. Dann war ich arbeitslos. Und dann habe ich diesen Kopierladen, diesen Copyshop hier aufgemacht. Das war ja eine echte Marktlücke bei uns. Und Marktwirtschaft, das sollen wir ja jetzt lernen. Das ist schon hart. Obwohl ich täglich 12 bis 14 Stunden arbeite, bin ich zufrieden. Ich mache das auch für meine Kinder. Das letzte Interview gibt eine Frau, die unter der Arbeitslosigkeit leidet. Sie ist Ende 40. Sie fragen, was die Wende für mich bedeutet hat? Sie hat gute und schlechte Seiten. Für die Jugend ist sie sicher gut. Sie hat mehr Chancen und kann jetzt endlich frei ihre Meinung sagen. Aber für uns, besonders für uns Frauen, war die Wende nicht gut. Obwohl wir alle gearbeitet haben, finden sehr viele Frauen in meinem Alter keine neue Arbeit mehr. Lektion 7. Eine multikulturelle Gesellschaft. Frau Berger und Andreas sehen sich das holländische Viertel in Potsdam an, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Sind sie nicht wunderbar, diese einfachen alten Häuser? Da möchten Sie wohl gern ein Hotel aufmachen? Sehr gern. Das ist doch der ideale Platz, um ein Hotel aufzumachen. Das Schloss Sanssouci ist ganz in der Nähe. Da gibt es immer viele Touristen. Und die sollen dann alle bei Ihnen übernachten? Genau. Aber wenn die Häuser erstmal restauriert sind, sind sie bestimmt sehr teuer. Naja, ein schöner Traum, so ein altes Haus im holländischen Viertel von Potsdam. Aber nur ein Traum. In meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Ja, ja, das hat der alte Fritz gesagt, um seine Toleranz zu zeigen. Aber das ist ja schon über 250 Jahre her. Heute ist es nicht mehr so einfach mit der Toleranz. Warum eigentlich? Die drei sprechen über Einwanderer im 18. Jahrhundert, die ins Land geholt wurden und deren Kultur geachtet wurde. Also, warum soll es heute nicht möglich sein, dass man nach seiner Fasson glücklich wird? Das wissen Sie doch selbst. Im Dreißigjährigen Krieg gab es viele Tote. Und nach dem Krieg waren Einwanderer willkommen, um das Land zu besiedeln. Ja, sicher. Ich weiß. Und die Menschen wurden gut behandelt. Man achtete ihre Kultur, man war tolerant. Eigentlich eine multikulturelle Gesellschaft. Das stimmt. Viele Einwanderer kamen, um hier zu leben. Holländer, Italiener. Italiener, Juden, Hugenotten. Allein 20.000 Hugenotten. Hugenotten? Franzosen, Ex. Der alte Fritz sprach ja auch besser Französisch als Deutsch. Wer sind Hugenotten? Das sind Protestanten. Ihr Glaube war in Frankreich verboten. Damals. Ach so, das interessiert mich nicht. Ich habe Hunger. Ich kaufe dir eine Bulette. Nein, eine Currywurst. Lektion 8. Die UFA-Studios in Babelsberg. Andreas berichtet von der Gründung der UFA-Filmstudios in Babelsberg. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Wenn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem. Denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe. Gerade sie ist im großen Weltgetriebe. Für das Herz wohl der schönste aller Triebe. Einerseits und andererseits und außerdem. Ja, Musik war sehr wichtig in den Filmen damals. In den Filmen aus den berühmten Filmstudios von Babelsberg. 1917 wurde die Filmgesellschaft UFA gegründet. Die damalige deutsche Reichsregierung investierte viel Geld in die Studios. Sie wusste auch genau, warum. Man wollte die Menschen von Arbeitslosigkeit und Krieg ablenken. Deshalb drehte man Unterhaltungsfilme mit viel Musik. Manche Lieder aus diesen Filmen sind noch heute bekannt, wie zum Beispiel das Lied »In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine«. Hören Sie es noch einmal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine, einerseits und andererseits und außerdem. Denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wohl der schönste aller Triebe. Aber man wollte damals noch mehr. Man wollte auch gute Filme machen, damit die deutsche Kultur im Ausland besser bekannt wurde. Und das gelang zum Beispiel Fritz Lang, 1927, mit dem Film Metropolis. Metropolis war noch ein Stummfilm. 1930 folgte auf den Stummfilm der Tonfilm. Metropolis war noch ein Stummfilm. Damit es nicht zu still war, wurde im Kino Musik zu dem Film gespielt. Ein Musiker aus der damaligen Zeit erzählt: Wir haben aber auch in Babelsberg Musik gemacht. Ich war dann dort in den Studios und spielte, damit die Schauspieler animiert wurden. Schon 3 Jahre später, 1930, war das nicht mehr nötig. Der Tonfilm war geboren. Das nutzten auch die Nazis. Sie kontrollierten die Filme und nutzten den Ton, um politische Propagandafilme zu machen. Nach 1945 gehörten die Studios in Babelsberg zur DDR. Seit 1992 gehören sie einem deutsch-französischen Konzern. Und der hofft, dass dort viele Filme gedreht werden, damit der europäische Film wieder mehr Bedeutung bekommt. Lektion 9. Eine Kräuterhexe. Bei einem Spaziergang durch die schöne Havellandschaft treffen Ex und Andreas eine Frau, die Kräuter sammelt. Was macht denn die Frau da? Ich glaube, sie sammelt Kräuter. Und was macht sie damit? Keine Ahnung. Wir können sie ja mal fragen. Guten Tag. Guten Tag. Schönes Wetter heute. Ja, das ist gut, um Kräuter zu sammeln. Bei Regen geht das nicht. Sie sammeln ja Brennnesseln. Tut das nicht weh? Nein, ich habe doch Handschuhe an. Und was machen Sie mit den Brennnesseln? Tee. Brennnesseltee. Der ist sehr gesund. Dazu sage ich lieber nichts. Aber Brennnesseltee schmeckt wirklich gut und ist außerdem eine gute Medizin. Heilung durch die Natur. Oh ja, davon habe ich schon mal gehört. Die Frau erklärt ihm die Wirkung der Brennnessel. Andreas erinnert an frühere Zeiten, als Frauen, die sich mit Kräutern auskannten, noch als Hexen verbrannt wurden. Und wie geht das? Heilung durch die Natur? Ich möchte darüber einen Artikel schreiben. Sie müssen die Kräuter natürlich kennen und ihre Wirkung. Wie wirkt denn die Brennnessel? Eigentlich wissen Sie das selbst. Sie haben ja gesagt, dass sie wehtut, brennt. Brennnesseln brennen, die sollte man kennen. Genau. Und bei Rheuma zum Beispiel sollte man die Haut mit Brennnesseln einreiben. Das tut sehr gut. Wieso? Früher wurden solche Frauen als Hexen verbrannt. Ach, das ist schon lange vorbei. Und die Leute hier im Dorf? Manche finden mich ein bisschen komisch. Aber niemand stört mich wirklich. Im Gegenteil. Die Leute nennen mich liebevoll Kräuterhexe. Toll! Sie sind eine richtige Hexe? Ich bin nämlich ein Kobold. Das glaube ich dir gern. Lektion 10. Mecklenburg-Vorpommern. Wasser und Werften. Die erste Station von Andreas Reise durch Mecklenburg-Vorpommern ist der Müritzsee, der von einem großen Naturschutzgebiet umgeben ist. Haben Sie es gehört? Seltene Vögel kann man hier hören, hier im Naturparadies. Aber nicht nur Vögel sind hier zu Hause, auch andere Tiere und seltene Pflanzen. Und weit und breit ist kein Mensch. Es ist ganz still. Wir sind im Süden von Mecklenburg-Vorpommern, am Müritzsee. Das ist ein See in einem großen Naturschutzgebiet. Hier kann man wirklich glauben, dass in Mecklenburg die Uhren anders gehen. Besonders langsam. Andreas reist weiter in ein kleines Städtchen namens Güstrow, in dem der Bildhauer Ernst Barlach gelebt und gearbeitet hat. Wir sind weitergereist. Von der Natur zur Kultur. Nach Güstrow. Das ist eine der vielen kleinen Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Güstrow wurde berühmt durch den Bildhauer Ernst Barlach. Im Dom von Güstrow hängt eine Skulptur. Ein Engel schwebt dort. Ein Friedensengel. Die Skulptur wurde von den Nazis eingeschmolzen. Heute hängt eine Kopie von diesem Engel in dem Dom. Andreas reist weiter an die Küste von Mecklenburg-Vorpommern, nach Rostock. Das ist eine alte Stadt, die im Mittelalter zum Bund der Hanse gehörte. Die Hanse war eine Verbindung von Kaufleuten und Städten, die sich das Handelsmonopol und Zollfreiheit auf bestimmten Seewegen gesichert hatten. Wir sind in Rostock, eine Hafenstadt im Norden. Man sieht heute noch, dass Rostock früher einmal eine blühende Stadt war. Rostock gehörte seit dem 13. Jahrhundert zur Hanse. Das war ein Bund von vielen Städten. Diese Städte hatten damals ein Handelsmonopol und waren deshalb sehr reich. Und natürlich gab es in dieser Zeit auch viele Seeräuber, wie etwa Klaus Störtebeker. Bis 1990 war Rostock das Zentrum der ostdeutschen Werftindustrie. Heute ist diese Industrie gefährdet, wie in vielen Ländern. Bis zur Wende war Rostock für die DDR das Tor zur Welt. Besonders zum Nord- und Osten. 55.000 Menschen arbeiteten auf den Werften. Heute ist die Werftindustrie gefährdet, weil in anderen Ländern der Schiffsbau nicht so teuer ist. Aber man hofft, dass Rostock das Tor zum Süden werden wird. Und man hofft auf den Tourismus. Die letzte Station von Andreas Reise ist die Insel Rügen, ein Touristenzentrum. Rügen ist wunderschön. Deshalb kommen auch viele Touristen. Tausende haben schon die berühmten Kreidefelsen besichtigt. Und das macht manchen Leuten auf Rügen Angst. Sie haben Angst, dass für die Touristen zu viele Hotels und breite Straßen gebaut werden. Ihre Insel soll auch in Zukunft schön bleiben. Ob es gelingt? Lektion 11. Die Insel Rügen. Auf der Insel Rügen sprechen Andreas und Frau Berger mit Herrn Wulff, der einer Umweltschutzinitiative auf Rügen angehört. Diese Initiative kämpft gegen Spekulanten, die mit Luxushotels die Natur der Insel zerstören. Sie sind von der Initiative für Rügen. Diese Initiative hat 1992 den Europäischen Umweltschutzpreis bekommen. Können Sie uns sagen, was Sie machen? Aber sicher. Sie haben ja unsere Insel gesehen. Sie ist wunderschön, hat herrliche Wälder, lange Strände. Sie ist noch nicht zerstört. Und wir kämpfen dafür, dass sie so bleibt. Das wäre schön. Gegen wen müssen Sie denn kämpfen? Wissen Sie, viele Menschen hier sind arbeitslos. Es gibt keine Industrie, kaum Landwirtschaft. Da hoffen die Menschen auf den Tourismus. Dann wäre der Tourismus hier gut für die Insel. Ja und nein. Es gibt einige Spekulanten. Sie nutzen die Situation aus, um viel Geld zu verdienen. Sie wollen große Hotels, Golfplätze und Freizeitparks bauen. Das zerstört die Natur. Dagegen kämpfen wir. Wir möchten nur sanften Tourismus. Herr Wulff berichtet, dass seine Initiative erfolgreich gegen den Bau einer großen Werft, der Meyer-Werft, gekämpft hat. Wie ist das mit der Meyer-Werft? Ja, der Meyer wollte eine riesige Werft bauen. Im Osten von Rügen, genau vor den berühmten Felsen. Eine riesige Montagehalle für große Schiffe. Und dann natürlich eine breite Straße. Ein richtiges Industriegebiet. Aber mit neuen Arbeitsplätzen, oder? Ja, das ist richtig. Er hat 2000 Arbeitsplätze versprochen. Versprochen, sage ich. Und wer hätte die bekommen? Nicht wir hier von Rügen. Ingenieure aus dem Westen oder Osten, aber nicht wir hier. Außerdem hätte die Werft die Natur zerstört. Das Wasser, die Pflanzen, die Fische, die Bäume, alles. Die Werft wird also nicht gebaut? Nein, sie wird nicht gebaut. Und wie ist das mit dem Tourismus? Die Touristen, die kommen sowieso. Sie sind auch willkommen. Aber warum so viele neue Hotels bauen? Wir haben ja noch viele alte Hotels. Und die sollten renoviert werden. Ja, darüber wären wir sehr froh. Lektion 12. Klaus Störtebeker. Andreas ist noch auf Rügen. Von dort aus startete der Seeräuber Klaus Störtebeker im 14. Jahrhundert seine Piratenfahrten. Andreas versetzt sich in diese Zeit und stellt sich ein Gespräch mit einem seiner Seeleute vor. Ich stehe hier auf den Felsen von Rügen und sehe aufs Meer hinaus. Zwei Schiffe sehe ich dort. Und denke an Klaus Störtebeker, den berühmten Seeräuber. Hören Sie, könnten das nicht Stimmen von damals sein? Von 1388. Hey Klaus, sieh mal, das Schiff dort. Herrlich ist es, groß und schön. Ein Hanseschiff. Das könnten wir gut gebrauchen. Stimmt. Wir könnten es wirklich gut gebrauchen. Los geht's, Männer! Das Schiff kapern wir! Schiff Ahoi! Der Herzog von Mecklenburg wollte seinem Neffen, dem König von Schweden, helfen, der von der dänischen Königin gefangen genommen worden war. Er bat die Seeräuber um Hilfe. Sie erhielten Kaperbriefe. Das heißt, sie durften die dänischen Schiffe ausrauben. Klaus, hast du schon gehört? Krieg zwischen Dänemark und Schweden. Erzähl weiter. Die Mecklenburger wollen, dass alle gegen Dänemark kämpfen. Auch wir, die Seeräuber. Wir bekommen Kaperbriefe von den Mecklenburgern. Diese Chance sollten wir nutzen. Und wie? Wir bringen Lebensmittel nach Stockholm. Dafür sind wir in den Häfen von Rostock und Wismar sicher. Hast du schon gehört, was die anderen Seeräuber machen? Sie machen mit. Du hast recht. Dieser Krieg ist unsere Chance. Wir werden reich und mächtig. Also, auf nach Stockholm! Die anderen Hansestädte wehrten sich nach vielen Jahren gegen diesen Vertrag mit den Seeräubern, weil die zu einer Konkurrenz im Warenverkauf wurden. Klaus Störtebecker, ich habe eine schlechte Nachricht. Sprich, Wiegwald. Der Krieg zwischen Mecklenburg und Dänemark ist zu Ende. Die Hansestädte haben Mecklenburg dazu gezwungen. Was ist mit unseren Kaperbriefen? Aus und vorbei. Das könnte unser Ende sein. Wir sollten nachdenken, was wir tun können. Klaus Störtebecker, gib nicht auf. Niemals! 10 Jahre bin ich nun schon Seeräuber. Und ich bleibe es!